uns doch scheiß drauf. Wir feiern weiter bis zum nächsten Kuss. Ich glaub, ist jetzt angesagt, ja, welch ein Genuss.